Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann. Zweiter Teil, erster Abschnitt. Der Wendepunkt. In wessen Leben ging nicht einmal das wunderbare, in tiefster Brust bewahrte Geheimnis der Liebe auf? Wer du auch sein magst, der du künftig diese Blätter liesest, rufe dir jene höchste Sonnenzeit zurück. Schaue noch einmal das holde Frauenbild, das der Geist der Liebe selbst dir entgegentrat. Da glaubtest du ja nur in ihr, dich, dein höheres Sein, zu erkennen. Weißt du noch, wie die rauschenden Quellen, die flüsternden Büsche, wie der kosende Abendwind von ihr, von deiner Liebe so vernehmlich zu dir sprachen? Siehst du es noch, wie die Blumen dich mit hellen, freundlichen Augen anblickten, Gruß und Kuss von ihr bringend? Und sie kam, sie wollte dein sein, ganz und gar. Du empfingst sie voll glühenden Verlangens und wolltest, losgelöst von der Erde, auflodern in inbrünstiger Sehnsucht. Aber das Mysterium blieb unerfüllt. Eine finstere Macht zog stark und gewaltig dich zur Erde nieder, als du dich aufschwingen wolltest, mit ihr zu dem fernen Jenseits, das dir verheißen. Noch ehe du zu hoffen wagtest, hattest du sie verloren. Alle Stimmen, alle Töne waren verklungen, und nur die hoffnungslose Klage des Einsamen ächzte grauenvoll durch die düstere Einöde. Du, Fremder, Unbekannter, hat dich je solch namenloser Schmerz zermalmt? So stimme ein in den trostlosen Jammer des ergrauten Mönchs, der in finsterer Zelle der Sonnenzeit seiner Liebe gedenkend das harte Lager mit blutigen Tränen netzt, dessen bange Todesseufzer in stiller Nacht durch die düsteren Klostergänge hallen. Aber auch du, du mir im Innern Verwandter, auch du glaubst es, dass der Liebe höchste Seligkeit, die Erfüllung des Geheimnisses im Tode aufgeht. So verkünden es uns die dunklen weissagenden Stimmen, die aus jener, keinem irdischen Maßstab messlichen Urzeit zu uns herübertönen, und wie in den Mysterien, die die Säuglinge der Natur feierten, ist uns ja auch der Tod das Weihfest der Liebe. Ein Blitz fuhr durch mein Inneres. Mein Atem stockte, die Pulse schlugen, krampfhaft zuckte das Herz. Zerspringen wollte die Brust. Hin zu ihr, sie an mich reißen in toller Liebeswut. Was widerstrebst du, Unselige, der Macht, die dich unauflöslich an mich gekettet? Bist du nicht mein? Mein immer da? Doch besser wie damals, als ich Aurelien zum ersten Mal im Schlosse des Barons erblickte, hemmte ich den Ausbruch meiner wahnsinnigen Leidenschaft. Überdem waren alle Augen auf Aurelien gerichtet, und so gelang es mir, im Kreise gleichgültiger Menschen mich zu drehen und zu wenden, ohne dass irgendeiner mich sonderlich bemerkt oder gar angeredet hätte, welches mir unerträglich gewesen sein würde, da ich nur sie sehen, hören, denken wollte. Man sage nicht, dass das einfache Hauskleid das wahrhaft schöne Mädchen am besten ziere. Der Putz der Weiber übt einen geheimnisvollen Zauber, dem wir nicht leicht widerstehen können. In ihrer tiefsten Natur mag es liegen, dass im Putz recht aus ihrem Innern heraus sich alles schimmernder und schöner entfaltet, wie Blumen nur dann vollendet sich darstellen, wenn sie in üppiger Fülle in bunten, glänzenden Farben aufgebrochen. Als du die Geliebte zum ersten Mal geschmückt sahst, fröstelte da nicht ein unerklärlich Gefühl dir durch Nerv und Adern? Sie kam dir so fremd vor, aber selbst das gab ihr einen unnennbaren Reiz. Wie durchbebten dich Wonne und namenlose Lüsternheit, wenn du verstohlen ihre Hand drücken konntest. Aurelien hat dich nie anders als im einfachen Hauskleide gesehen. Heute erschien sie der Hofsitte gemäß in vollem Schmuck. Wie schön sie war. Wie fühlte ich mich bei ihrem Anblick von unnennbarem Entzücken, von süßer Wollust durchschauert. Aber da wurde der Geist des Bösen mächtig in mir und erhob seine Stimme, der ich williges Ohr lieh. »Siehst du es nun wohl, Medardus?« So flüsterte es mir zu. »Siehst du es nun wohl, wie du dem Geschick gebietest, wie der Zufall, dir untergeordnet, nur die Faden geschickt verschlingt, die du selbst gesponnen? Es gab in dem Zirkel des Hofes Frauen, die für vollendet schön geachtet werden konnten, aber vor Aureliens das Gemüt tief ergreifendem Liebreiz verblasste alles, wie in unscheinbarer Farbe. Eine eigene Begeisterung regte die Trägsten auf, Selbst den älteren Männern riss der Faden gewöhnlicher Hofkonversation, wo es nur auf Wörter ankommt, denen von außen her einiger Sinn anfliegt, jählings ab, und es war lustig, wie jeder mit sichtlicher Qual danach rang, in Wort und Miene recht sonntagsmäßig vor der Fremden zu erscheinen. Aurelie nahm diese Huldigungen mit niedergeschlagenen Augen, in holder Anmut hoch errötend auf. Aber als nun der Fürst die älteren Männer um sich sammelte und mancher bildschöne Jüngling sich schüchtern mit freundlichen Worten Aurelien nahte, wurde sie sichtlich heiterer und unbefangener. Vorzüglich gelang es einem Major von der Leibgarde, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so dass sie bald in lebhaftem Gespräch begriffen schienen. Ich kannte den Major als entschiedenen Liebling der Weiber. Er wusste mit geringem Aufwande, harmlos scheinender Mittel, Sinn und Geist aufzuregen und zu umstricken. Mit feinem Ohr, auch den leisesten Anklang erlauschend, ließ er schnell, wie ein geschickter Spieler, alle verwandte Akkorde nach Willkür vibrieren, so dass die Getäuschte in den fremden Tönen nur ihre eigene innere Musik zu hören glaubte. Ich stand nicht fern von Aurelien, sie schien mich nicht zu bemerken. Ich wollte hin zu ihr, aber wie mit eisernen Banden gefesselt, vermochte ich nicht, mich von der Stelle zu rühren. Noch einmal den Major scharf anblickend, war es mir plötzlich, als stehe Viktorin bei Aurelien. Da lachte ich auf im grimmigen Hohn. »Hei, hei, du Verruchter! Hast du dich im Teufelsgrunde so weich gebettet, dass du in toller Brunst trachten magst nach der Buhlin des Mönchs?« Ich weiß nicht, ob ich diese Worte wirklich sprach, aber ich hörte mich selbst lachen und fuhr auf wie aus einem tiefen Traum, als der alte Hofmarschall sanft meine Hand fassend frug: »Worüber erfreuen Sie sich so, lieber Herr Leonard?« Eiskalt durchbebte es mich. Waren das nicht die Worte des frommen Bruders Cyrill, der mich ebenso frug, als er bei der Einkleidung mein freveliges Lächeln bemerkte? Kaum vermochte ich, etwas Unzusammenhängendes herzustammeln. Ich fühlte es, dass Aurelie nicht mehr in meiner Nähe war, doch wagte ich es nicht aufzublicken, ich rannte fort durch die erleuchteten Säle. Wohl mag mein ganzes Wesen gar unheimlich erschienen sein, denn ich bemerkte, wie mir alles scheu auswich, als ich die breite Haupttreppe mehr herabsprang, als herabstieg. Ich mied den Hof, denn Aurelien, ohne Gefahr, mein tiefstes Geheimnis zu verraten, wiederzusehen schien mir unmöglich. Einsam lief ich durch Flur und Wald, nur sie denkend, nur sie schauend. Fester und fester wurde meine Überzeugung, dass ein dunkles Verhängnis ihr Geschick in das meinige verschlungen habe und dass das, was mir manchmal als sündhafter Frevel erschien, nur die Erfüllung eines ewigen, unabänderlichen Ratschlusses sei. So mich ermutigend, lachte ich der Gefahr, die mir dann drohen könnte, wenn Aurelie in mir Hermogens Mörder erkennen sollte. Dies dünkte mir jedoch überdem höchst unwahrscheinlich. Wie erbärmlich erschienen mir nun jene Jünglinge, die in eitlem Wahn sich um die bemühten, die so ganz und gar mein eigen worden, dass ihr leisester Lebenshauch nur durch das Sein in mir bedingt schien. Was sind mir diese Grafen, diese Freiherren, diese Kammerherren, diese Offiziere in ihren bunten Röcken, in ihrem blinkenden Golde, ihren schimmernden Orden anders als ohnmächtige, geschmückte Insektlein, die ich, wird mir das Volk lästig, mit kräftiger Faust zermalme. In der Kutte will ich unter sie treten, Aurelien bräutlich geschmückt in meinen Armen und diese stolze, feindliche Fürstin soll selbst das Hochzeitslager bereiten dem siegenden Mönch, den sie verachtet. In solchen Gedanken arbeitend, rief ich oft laut Aureliens Namen und lachte und heulte wie ein Wahnsinniger. Aber bald legte sich der Sturm. Ich wurde ruhiger und fähig darüber, Entschlüsse zu fassen, wie ich nun mich Aurelien nähern wollte. Eben schlich ich eines Tages durch den Park, nachsinnend, ob es ratsam sei, die Abendgesellschaft zu besuchen, die der Fürst ansagen lassen, als man von hinten her auf meine Schulter klopfte. Ich wandte mich um, der Leibarzt stand vor mir. »Erlauben Sie mir Ihren werten Puls«, fing er sogleich an und griff starr mir ins Auge blickend nach meinem Arm. »Was bedeutet das?«, frug ich erstaunt. »Nicht viel«, fuhr er fort. »Es soll hier still und heimlich einige Tollheit umherschleichen, die die Menschen recht banditenmäßig überfällt und ihnen eins versetzt, das sie leicht aufkreischen müssen. Klingt das auch zuweilen nur wie ein unsinnig Lachen. Indessen kann alles auch nur ein Phantasma oder jene tolle Teufel nur ein gelindes Fieber mit steigender Hitze sein. Darum erlauben Sie Ihren werten Puls, Liebster.« »Ich versichere Sie, mein Herr, dass ich von dem allen kein Wort verstehe«, so fiel ich ein, aber der Leibarzt hatte meinen Arm gefasst und zählte den Puls